Es ist 11 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Marion Kürlis, schönen guten Tag. Kein Literaturnobelpreis in diesem Jahr. Geplanter Umbau der Bundeswehr und das Wetter. Viel Sonne und bis 20 Grad. In diesem Jahr wird der Literaturnobelpreis nicht vergeben. Das hat die Schwedische Akademie in Stockholm bestätigt. Hintergrund ist ein Skandal, der die Jury erschüttert. Sigrid Harms mit den Details. Die Akademie wählte diesen Schritt, um ihre Glaubwürdigkeit nicht ganz zu verlieren. Der Skandal um sexuelle Belästigungen, Korruption und Geheimnisverrat hat ihrem Ruf mächtig geschadet. 8 ihrer 18 Mitglieder sind in den letzten Wochen zurückgetreten, aus Protest darüber, dass der Skandal unter den Teppich gekehrt werden sollte. Im nächsten Jahr, so der Plan, soll der Nobelpreis für Literatur zweimal vergeben werden. Bei der Bundeswehr könnte es in den nächsten Jahren deutliche Veränderungen geben. Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem Grundsatzpapier aus dem Verteidigungsministerium. Darin steht, dass sich die Bundeswehr in Zukunft nicht mehr so stark auf Auslandseinsätze konzentrieren soll. Stattdessen soll die nationale Verteidigung wieder stärker in den Fokus rücken. Für den Umbau der Truppe braucht Verteidigungsministerin von der Leyen demnach 12 Milliarden Euro mehr. Die SPD ist allerdings dagegen, den Wehretat noch deutlicher aufzustocken. Ex-VW-Chef Winterkorn wird vom Dieselskandal eingeholt. In den USA, also in dem Land, in dem die Abgasmanipulationen aufgeflogen sind, wird er verklagt. Medienwirksam waren bei der Präsentation der Anklageschrift auch US-Justizminister Sessions und der Chef der Umweltbehörde Pruitt dabei. Sören Gies berichtet aus den USA. Sessions sagte, wer versuche, die USA zu betrügen, werde einen hohen Preis zahlen. Im Falle einer Verurteilung Winterkorns bis zu 25 Jahre Haft und $275.000. Nur wird Winterkorn ganz einfach die sprichwörtliche Zeche prellen, indem er dafür sorgt, dass die US-Justiz ihn nicht zu fassen kriegt. Vor einer Auslieferung schützt den deutschen Staatsbürger das Grundgesetz. Was den US-Behörden klar ist, weiß der Durchschnittsamerikaner nicht. Weshalb Sessions und Pruitt die zahnlose Anklage nutzen konnten, um sich als harte Hunde darzustellen. Ein schwerer Unfall im Berufsverkehr hat über Stunden im Ruhrgebiet für noch längere Staus gesorgt als üblich. Auf der A3 bei Duisburg ist laut Polizei am frühen Morgen ein 23-Jähriger auf die Autobahn gelaufen. Er wurde von mehreren Autos erfasst und überrollt. Er starb an der Unfallstelle. Die Hintergründe sind unklar. In Richtung Köln ging zwischen dem Kreuz Oberhausen und Kaiserberg über Stunden gar nichts mehr. Die Autobahn war gesperrt. Auch die Ausweichstrecken waren teilweise dicht. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Das Wetter. Mit Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Ich fange mal mit der Temperatur an. Heute kriegen wir 15 bis 20, morgen 19 bis 24 und am Sonntag sogar 22 bis 27 Grad. Und der Rest ist einfach sonnig und trocken nämlich. NRW Verkehr. Hier dauert es mindestens 6 Minuten länger. A1 Dortmund Köln. Zwischen Köln-Niel und Kreuz-Köln-Nord 2 Kilometer und 6 Minuten Zeitverlust. A1 Köln-Dortmund jetzt zwischen Gevelsberg und Hagen-West 4 Kilometer plus 7 Minuten. A1 Dortmund-Münster zwischen Kreuz-Dortmund-Unna und Kamen-Zentrum 3 Kilometer, es kommen 6 Minuten dazu. Die A1 nochmal, Münster-Bremen jetzt zwischen Kreuz-Lotte-Osnabrück und Osnabrück-Hafen 3 Kilometer und 7 Minuten extra. A31 Gronau-Oberhausen zwischen Gronau-Ochtrup und Heeg 1 Kilometer, 6 Minuten plus. Und die A57 Nimwegen-Köln zwischen Mörs-Kapellen und Krefeld-Zentrum 3 Kilometer Stau und es dauert 10 Minuten länger. Radio Neandertal am Vormittag. Hallo an alle da draußen unter 1,60. Heute ist euer Tag. Es ist der Klein- und Stolz-Drauf-Tag. Ich bin Nathalie Klein, hallo. Und ich bin da sehr stolz drauf. Der Bangermann auch mit. Danke. Und die Pinke auch. Ist auch nicht die Größte. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me. I wasn't that friendly. My love, my drug, we're messed up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause sometimes they keep coming all night, laughing and bluffing. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you. Drama, my love. feels like we chose this blindly. Now I'm gonna mess up a hotel lobby, cause these tough times, they keep coming. Last night I might have messed it up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love, don't doubt it was you, the pill I keep taking, the nightmare I'm waking. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful try. My love, my love, my love, my love, my truck, oh, my love. nach 11 am Freitag. Also wenn Sie ansonsten nicht so viel zu lachen haben in Ihrem Leben, dann haben wir jetzt was Schönes für Sie. Ab Montag, da bekommen Sie Tickets für unsere große Comedy-Camp-Tour. Einfach dann auf unsere Internetseite klicken. Und im Herbst, da geht Elvis Eifel dann wieder mit zig Comedians auf Tour. Ja, Mirja Bös ist mit dabei, Atze Schröder ist dabei, Paul Panzer, die Ehrlich Brothers und ganz, ganz viele. Er hier zum Beispiel auch. Live aus dem Comedy Camp. Heute Bademeister Schalupke. Im heißen Sommertag, alle fünf Minuten kommen sie an. Weißt, ich sitze in meinem Kabuff, kommt da so ein Alpha-Kevin. Ne? Der Chef, mach Zehner. Ich sag, nee, guck doch mal, der Zehner ist zu. Fünfer ist auf. Boy, Fünfer ist schwul. Ich will Zehner. Ich sag, dann spring halt zweimal vom Fünfer. So, diese Smartphone-Junkies, ne? Ich sitze in meinem Kabuff, da kommt da einer an, so. Hey, Bademeister, ich hab kein Handyempfang. Gib mal WLAN-Passwort von Liegewiese. So, ne? Wir haben kein WLAN. Ja doch, ey, steht da, hier, WLAN-Liegewiese, also gib Passwort. Und ich denk mir, ey, der hat's nicht verdient, der wird jetzt von mir verarscht. Ich hab's ihm gesagt, Kollege, tipp mal ein, in Großbuchstaben mit drei Ausrufezeichen, Schalupke ist hier der Geilste. Ja, der Vollidiot macht das auch noch. Und ist direkt online, da war ich überrascht. Radio Neandertal. Can you even see what you're fighting for? Bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. See a dying star. White lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth. The far right, the left view. I'm breaking all those promises made. Ain't your mama. So, und jetzt hier, Achtung. In Los Angeles ist eine lebensgroße Statue versteigert worden, die Donald Trump nackt zeigt. Für $28.000. Selbst schuld. Wer will die kleine Pfeife denn im Garten stehen haben? Ja, du wirst lachen. Ist gekauft worden von einem Betreiber eines Museums, wo paranormale Objekte ausgestellt werden. Da also, macht es Sinn. Da musst du nichts mehr zu sagen. Ja, das ist absolut. Das geht. Was für eine Nacht, bin mit nem Schädel aufgewacht. Gieß den Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas. Denn wenn du magst, kannst du noch bleiben. Folgt dein unsicheres Schweigen. Du schließt die Tür, es wird still, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre. Dann Paukenschläge und Trommelwirbel und ein leises Klavier. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist, wenn es am schönsten ist. Das letzte Mal am Meer, eine halbe Ewigkeit schon her. Frag meine besten und das Nötigste zusammen. Endlich mal raus aus unserer Heimat. Sie wird im Spiegel immer kleiner. Und schon da vorne küsst das Salzwasser den Sand. Und mit uns Trompeten, Geigen und Chöre, irgendwas gegen die Stille hier. Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel und ein leises Klavier. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Spiel es wieder und wieder. Wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein. Die Tapetenhalle hat sich so richtig hübsch gemacht. Wir feiern große Wiedereröffnung nach Umbau und die Geschenke kriegen Sie. Die Tapetenhalle in Fellbad. Tapetenfarben, Teppiche, Vinylbeläge und Sonnenschutz. Den kompletten Mai. Knaller Eröffnungsangebote zu absoluten Tiefstpreisen. In der Tapetenhalle in Fellbad. Direkt an der A44 am Kreuz Fellbad Nord. Wiedereröffnung mit Tiefstpreisen in der Tapetenhalle. Wir sind Real, der beste Wochenmarkt Deutschlands. Bis Samstag frisch von unserem Meistermetzger. Schweinerückensteaks, Natur oder mariniert. Je Kilo nur 5,99 Euro. Oder Rindersteaknacken aus Irland. Je 100 Gramm nur 1,49 Euro. Real, einmal hin, alles drin. Sommerzeit bei Betten Isenbügel ist wie ein kleiner Urlaub zu Hause. Mit romantischer Bettwäsche, anschmiegsamen Zudecken und kuscheligen Handtüchern. Finden Sie alles für Ihren neuen Lieblingsplatz bei Betten Isenbügel in der Rattinger City, Oberstraße 48. Hey Schatz, Lust auf eine Runde Stadtlandfluss? Okay, aber ich fahr. Sorgt auch bei Ihnen für jede Menge Spaß. Das Skoda-Dieselversprechen für Euro 6 Diesel. Damit sorgen wir dafür, dass Sie, egal was die Zukunft bringt, in Fahrt bleiben, auch in Ihrer Stadt. Und das Beste, wer jetzt seinen alten Diesel gegen einen neuen Skoda-Diesel eintauscht, erhält von uns einen Bye-Bye-Bonus von bis zu 7.500 Euro. Mehr beim teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda.de/dieselversprechen. Skoda. Simply clever. Die Concorde Abwrackprämie. Beim Kauf einer Matratze gibt's 39 Euro für Ihre alte. Lieferung und Entsorgung gratis. Schnell zu! Matratzen Concorde. Could anyone ask for more? so far, trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. Es ist 11:30. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Anna Tefernt. Guten Tag. In diesem Jahr wird kein Literatur-Nobelpreis vergeben. Hintergrund ist der Skandal um ein Mitglied der Schwedischen Akademie in Stockholm. 18 Frauen werfen dem Mann sexuelle Belästigung vor. Bei der Bundeswehr könnten in den nächsten Jahren deutliche Umstrukturierungen stattfinden. Laut Süddeutscher Zeitung soll sich die Bundeswehr in Zukunft wieder stärker als bisher auf die nationale Verteidigung konzentrieren. Eine seit Anfang April in Düsseldorf-Eller vermisste Frau ist tot. Die Leiche der 82-Jährigen sei am Mittwoch in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Eller gefunden worden, heißt es von der Polizei. Heute habe die Identität der Frau anhand eines DNA-Abgleichs festgestellt werden können. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Langenfeld setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus in Deutschland. Die Stadt wird in anderthalb Wochen die israelische Flagge vor dem Rathaus hissen, pünktlich zum 70. Jahrestag des Ausrufs des Staates Israel. Gestern erst hat die Stadt antisemitische Schmierereien entdeckt an der Straße Ritterbach. Sascha Fassbender berichtet. Ohne diese von Dummheit und Menschenfeindlichkeit zeugenden Parolen zu wiederholen, müssen die Personen strafrechtlich verfolgt werden. Das sagt der Langenfelder Bürgermeister Frank Schneider zu den Schmierereien und den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Er hat jetzt den Staatsschutz informiert. Die Schmierereien wurden fotografiert und dann entfernt. In Langenfeld leben aktuell etwa 50 Juden. Außerdem besteht seit vielen Jahren eine Freundschaft mit der nordisraelischen Stadt Kiryat Bialik. NRW-Ministerpräsident Laschet lädt in der kommenden Woche zum ersten Games-Gipfel in die Staatskanzlei. Mit 30 Vertretern aus Unternehmen, Verbänden, Hochschulen und Institutionen will er über die Förderung der wachsenden Computerspielbranche in NRW diskutieren. Das machen die Nachrichten mit Anna Tiffert. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Die Sonne scheint bei Werten bis 19 Grad heute. Aktuell messen wir 15 Grad am Jubi in Mettmann, 15 Grad auch in Heiligenhaus Wassermangel. Morgen und am Sonntag bleibt es sonnig, morgen bei Werten um 23 Grad, am Sonntag um 27. Das Radio Neandertal Stau-Update. Eine Meldung gibt es von der A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen dem Sonnenbrunner Kreuz und Hahn-Ost. Hier stehen sie 2 Kilometer im Stau und es wird geblitzt. Ja, hallo, hier ist der Frank aus Fellbord. Ich wollte eine Radarkontrolle melden, und zwar am Ende der Ausbaustrecke A44 Heiligenhaus. Da wird gerade ein Laser aufgebaut. Fahrt vorsichtig. Danke und tschüss. Danke für die Info. Wenn Sie auch noch was sehen, auch gerne anrufen. Kostenlos, auch vom Handy aus, unter der 0800 97 60 97 6. Danke fürs Melden. Allen unterwegs. Gute Fahrt. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, súbeme la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. ¡Adiós! unserer Webradios für die volle Musikvielfalt. Radio Neandertal. Dein 80er Radio. Das verrückte Jahrzehnt. Nonstop. Und für alle, die auf die aktuellen Charts stehen, dein Top 40 Radio. Aktuelle Hits aus den Charts. Rund um die Uhr. Noch mehr Webradios gibt's auf unserer Homepage. radioneandertal.de. Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Like a jacket, so do yours. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Since just me and you, light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for you. Try. Vor 12 haben wir es und heute ist Star Wars Tag. Ja, May the 4th, also 4. Mai, May the Force be with you. Natalie, weißt du? Ja, also ich muss ehrlich sein, mich fasst das jetzt genauso emotional an, wie das heute der Ohne-Hosen-Tag ist. Ist auch. Ja gut, aber du, die Fangemeinde, die erwartet jetzt schon, dass wir irgendwie was dazu machen. Ja, dann mach es. Ich bin dein Vater, Luke. Und ich sage dir, du ziehst jetzt sofort deine Hose wieder an. Oder du gehst auf dein Zimmer. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole. At least we stole the show. Darling, you know that we are sold out. It's voices fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Freitag und wir haben eine neue Botschafterin fürs Single-Dasein. Dua Lipa hat jetzt im Interview gesagt, als Single so gut, du hast viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Oh. Ja gut, da können wir jetzt nicht mitreden. Ne? Muss das schön sein. Dua Lipa, IDG AF. Fuck. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. Try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say you're too late now. If you think I care about you now, well, boy. Wenn du keine Werbung hören willst, hör weg. Wenn du alle Regler aufdrehen willst, dreh sie auf. Wenn du tanzen willst, tanze. Start Moving, der Seat Ibiza. Schon ab 199 Euro monatlich. Mit Seat Drive Easy. Ein Preis, alles drin. Inklusive Monatsrate, Vollkasko, 4 Jahre Inspektion und Verschleiß sowie 4 Jahre Garantie. Millionen. Heute im Euro-Jackpot. Rund 53 Millionen Euro. Jetzt in deiner Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Euro-Jackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 95 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Das Futterhaus. Ihr Fachhändler fürs Heimtier. Darf es ein bisschen mehr sein? Bei uns gibt es mehr Auswahl, mehr Beratung und mehr Angebote. Zum Beispiel 25% auf den Whiskas 12x100 Gramm Multipack. Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Mönchshof Naturradler. Mit natürlichem Zitronensaft. Mit natürlichen Aromen. Ohne künstliche Süßstoffe. Ohne künstliche Konservierungsstoffe. Die naturtrübe Radler-Spezialität in der Bügelverschlussflasche. Mönchshof Naturradler. Eine echte Brauspezialität. Samstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Mühlenhof frischer Schweinespießbraten. Das Kilo nur 4,44 Euro. Und rote Tafeläpfel. Das Kilo nur 1,49. Samstags günstig. Mühlenhof Schweinespießbraten nur 4,44 Euro. Und rote Tafeläpfel nur 1,49. Erstmal zu Penny. Die Signature Collection bei McDonald's als Guacamole, Barbecue und Classic mit extra dickem Beef aus Deutschland. Jetzt in bereits über 600 Restaurants. Ich liebe es. 40 Jahre Thom. Das feiern wir mit tollen Aktionen für die besten Selbermacher aller Zeiten. Je 100 Euro Einkauf gibt es einen Gutschein über 20 Euro geschenkt. Nur diesen Freitag und Samstag und nur in teilnehmenden Märkten. 40 Jahre Thom. Respekt, wer es selber macht. An alle Frauen, die gesagt haben, mir fehle das gewisse Extra. Ich hab's jetzt. Von Sinalco. Und euch gebe ich nichts davon ab. Hast du es auch schon? Sinalco extra fruchtig. Jetzt in 3 leckeren Sorten mit 10% Frucht. Gönn dir dein Extra. Die Sinalco schmeckt. Traum und Country hebt dich ein. Town und Country House. Raus aus der Miete, rein ins Eigenheim. Mit der kompletten Sicherheit plus Markenqualität. Infos bei allen Town und Country Partnern und www.hausausstellung.de. Und jetzt neu, Sinalco extra zuckerfrei. 0% Zucker, 100% Geschmack. Diesel, Benziner, Benziner, Diesel. Bei Nissan müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Denn da erhalten Sie zu Ihrem neuen Diesel die Nissan Innenstadtgarantie, die Sie bei eventuellen Fahrverboten mobil hält. Und das zu einer Rate, die so günstig wie bei einem Benziner ist. Den Nissan Qashqai Diesel gibt es schon ab 119 Euro. Den Nissan X-Trail Diesel ab 159 Euro im Monat. Innenstadtgarantie inklusive. Mehr Einzelheiten auf nissan.de oder beim teilnehmenden Händler. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Red Bull, verschiedene Sorten. Die 0,25-Liter-Dose für nur 95 Cent, zuzüglich Pfand. Und der Knallerpreis geht an Arla Care Gardener oder Pikant. Der 125 bis 250 Gramm Becher für nur 1,49 Euro. Rewe, dein Markt. Gleich geht's weiter mit dem besten Mix. Wusstest du, dass wenn man IKEA, Deko und neu googelt, als allererstes ein Link zu einem echten Drecksack kommt? Seltsam. Dabei haben wir doch lauter tolle neue Kissen, Kerzen, Bilder, Vasen und vieles mehr. Entdecke jetzt unsere Deko-Neuheiten in deinem IKEA-Einrichtungshaus und auf IKEA.de. Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach 12. Das ist der beste Mix. Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something. Say something. Say something. Say something. Say something. about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Wissen Sie was? Ich stehe auf Römerwall Isosport, das Getränk für sportlich Aktive. Es gibt nur einen Haken. Ich bin fauler Sack. Auch keine Sportskanone? Macht nichts, denn Römerwall Isosport ist für alle da. Kalorienarm, mit natürlichem Mineralwasser, 10% Frucht und 5 wertvollen Vitaminen. Mein Geschmack, Römerwall.